Liebe Freunde, ich möchte hier als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ganz kurz zu dem Stellung nehmen, was eben die Kollegen in dem Lied gesungen haben. Mein Parteifreund Bolle aus Berlin und ich haben schon zu Zeiten, dass sie alle politisch noch in den Kinderschuhen staken, in Berlin ein Bollwerk der Freiheit gegen den Kommunismus. Ich sage das hier unter Ihnen, darf ich das ja auch sagen, gegen den Kommunismus errichtet. Und das freut mich, dass auch Sie hier in Ihren Äußerungen heute im Papiermann das ganz klar gleich gesagt haben. Darum halte ich es auch richtig für eine Aktion der Solidarität der Demokraten, dass der Kollege vom Kölner Industrietheater nicht Willy Brandt machen will, sondern dass er das dem überlässt, nicht wahr, nicht er hier örtlich zuständig ist. Kolleginnen und Kollegen, wir Sozialdemokraten, die Frage steht hier im Raum, da hinten können Sie stehen sehen, liebe Freunde. Die Frage heißt, wie wir Sozialdemokraten, und das sage ich einmal ganz offen, wie wir die Frage der Befreiung in Spanien politisch abdecken können. Das heißt, offen gesagt, dass es so nicht geht, wie es gegenwärtig nicht gehen kann und dass es aber auch nicht so soll laufen darf, wie wir Sozialdemokraten es in unserem Gutenberger Parteiprogramm gesagt haben, dass es nicht lang geht. Das ist alles nicht so einfach mehr, wie es früher mal gewesen ist, liebe jungen Freunde. Das wissen Sie teilweise besser als ich, wie die Schwierigkeiten heute gelagert sind in den Betrieben, nicht wahr, wo Sie ja auch teilweise, nicht wahr, auch nicht so die Sache auf den Hund kriegen, wie Sie es gern möchten. Oder habe ich mich falsch ausgedrückt? Liebe Freunde, was wir Sozialdemokraten wollen, sind normale Zustände, verdammt nochmal. Das sage ich ganz offen, und normale Zustände. Normale Zustände, das sagen wir Sozialdemokraten. Normale Zustände sind gekennzeichnet durch demokratische Verhältnisse. Nun, wenn Sie fragen, was sind demokratische Verhältnisse, werden Sie es sagen. Demokratische Verhältnisse unter der Führung der Sozialdemokratie sind ein bisschen August Bebel und ein bisschen Nuske. Das wollen wir doch hier mal ganz offen sagen. Es liegt an Ihnen, ob wir Ihnen mehr Bebel oder mehr Nass gegeben müssen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Ich habe erst neulich mit meinen Parteifreunden Bruno Kreisky und Olaf Palme, der Name auch schon gefallen, darüber geredet, was wir in Spanien zu tun denken. Genau diese, ich sage das ganz offen, diese normalen Verhältnisse richten. Sollten die noch keinen Noske haben, wir haben genug, wir können einen runterschicken. Ich hoffe, dass ihr mir dabei helft. Kolleginnen und Kollegen, ein Wort zum Schluss. Wir Sozialdemokraten, und das gilt gerade auch für Frankfurt, wir Sozialdemokraten kriegen oft den Vorwurf gemacht des Opportunismus. Alle Vorwurf, alle Regung. Aber, Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon so lange Gewerkschafter, länger als manche von euch, dass ich euch sagen kann, in einer Frage sind wir keine Opportunisten. Und das ist die Frage der politischen Macht.